Zeugen stehen verwundert alle Leute. Ich, der Wissende dagegen, weiß recht gut, was das bedeutet. Weiß recht gut, was das es heißt, ich liebe diesen und nicht etwa den und jenen. Lasset nur ihr guten Leute euer Wunder, euer Sehnen. Ja, mit ungeheuren Nächten blicket sie wohl in die Runde. Doch sie sucht nur zu verkaufen.